In dem Uhrtäschchen seiner alten Zivilhose unten im Schrank steckte noch ein 2-Kronen-Stück. Eine klingende silberne Münze, längst vergessen. Vor einer Weile war er noch sicher gewesen, dass da nichts war. Höchstens eine alte Postquittung. Aber nach und nach nahm die Idee Gestalt an, dass die Münze dort sein konnte. Es stand für ihn fest, dass er das runde Geldstück deutlich zwischen den Fingern fühlte und sah, wie es sich in der kleinen Tasche abzeichnete. Ich könnte ins Kino gehen und würde dann immer noch eine 1/2 Krone übrig behalten. Oder nur zur Wochenschau, dann blieben mir sogar 1,5 Kronen. Wenn ich 1 Krone zurücklege, kann ich für den Rest den Automaten spielen lassen. Wer weiß, vielleicht spuckt er mir pausenlos Kleingeld in die hingehaltene Hand. So viel, dass ich es kaum in den Taschen unterbringen kann. Ich würde immer nur die Hand hinhalten, nur immer hinhalten und hinhalten und nur immer hinhalten. Kadett Pirks? Hatte nicht Smieger so etwas erlebt? Kadett Pirks! Was täten Sie, Kadett, wenn Sie bei einem Patrouillenflug auf das Schiff eines fremden Planeten stießen? Ich würde näher heranfliegen. Sehr gut. Aber was weiter? Ich würde stoppen? Er fühlte, dass er im Niemandsland umhertappte, weit vor der vordersten Linie seiner Kenntnisse. Fieberhaft durchsuchte er sein leeres Hirn nach Paragraphen für das Verhalten im Raum. Ich würde stoppen und... Nun? Bescheiden senkte er den Blick und sah, dass Smiga ihm etwas vorsagen wollte. Er bewegte dabei nur die Lippen. Birks begriff und wiederholte laut, bevor ihm der Sinn der Worte klar wurde. Ich würde mich Ihnen vorstellen. Kadett, Sie kommen morgen mit dem Navigationsbuch zu mir. Kadett Burst. Pirks setzte sich auf den Stuhl, als sei der aus noch nicht völlig erstarrtem Glas. Er nahm es Smiga nicht einmal sehr übel. So war er eben. Er ließ sich keine Gelegenheit entgehen. Von dem, was Burst sagte, hörte er kein Wort. Er zeichnete Kurven auf der Tabelle und Eselswiese kommentierte die Antworten des Elektronenkalkulators auf seine Art, sodass der Antwortende den Faden verlor. Die Vorschrift ließ die Hilfe eines Kalkulators zu. Eselswiese hatte in dieser Sache jedoch seine eigene Auffassung. Der Kalkulator ist auch nur ein Mensch, pflegte er zu sagen. Er kann entzweigehen. Pirks konnte ihm das nicht einmal übel nehmen. Er nahm nie etwas übel, fast nie. Hallo Pirks, war es morgen dein Versuchsflug? In Ordnung. So leicht lasse ich mich nicht foppen. Du glaubst es nicht? Please? Burst hatte recht. Nur 3 Namen waren auf der Liste und ganz oben, tatsächlich, da stand es. Kadett Pirks, unübersehbar. Na? Ja und, ich hab doch gesagt, in Ordnung. Vielleicht hast du Glück und begegnest denen von den anderen Planeten. Vergiss nicht, dich ihnen vorzustellen. Pirks ging an Burst und Smiga vorüber und lenkte seine Schritte durch die kleine, von Blumenbeeten gesäumte Allee. In diesem Jahr wuchs dort eine Menge Vergissmeinnicht. Man hatte sie sinnigerweise in Form einer landenden Rakete gepflanzt. Das Internat hinter hohen Trauerweiden lag am anderen Ende des Parks an einem Teich. Sein Seitenflügel, von Steinsäulen gestützt, ragte über dem Wasser auf. Irgendjemand hatte das Gerücht aufgebracht, dass die Säulen vom Mond stammen. Das war natürlich ein Hirngespinst. Aber schon die ersten Schüler hatten voller Ehrfurcht ihre Initialen und Daten in den Stein geritzt. Auch Birks Name stand dort irgendwo. Er hatte ihn vor 4 Jahren mit großem Eifer eingraviert. In seinem Zimmer, es war so klein, dass er es mit niemandem zu teilen brauchte, zögerte er ein wenig. Soll ich nun den Schrank öffnen oder nicht? Ich weiß genau, wo die alte Hose liegt. Man darf ja eigentlich kein Zivilzeug haben. Aber vielleicht habe ich sie gerade deshalb aufgehoben. Im Grunde hat sie für mich keinen Wert. Na bitte, ich hab's doch gewusst. Sie ist leer. Pirks stand auf dem federnden Brett über einem 40 Meter tiefen Abgrund dicht unter dem Hallendach und verkürzte sich die Zeit, indem er überlegte, ob man ihn wohl filzen würde, was leider hin und wieder vorkam. Die Kadetten nahmen zu den Versuchsflügen die merkwürdigsten Dinge mit, auch solche, die streng verboten waren. Flache Schnapsfläschchen, Kautabak, Mädchenfotos, von Spickern gar zu schweigen. Birks hatte lange nach einer Stelle gesucht, wo er die Spickzettel verbergen konnte. Er hatte sie wohl an die 15 Mal versteckt. Im Schuh, unter der Ferse, zwischen beiden Socken, im Schaft, in der Innentasche der Kombination, in dem kleinen Sternatlas, den man mitnehmen dürfte. Auch ein Brillenfutteral hätte sich gut geeignet, aber erstens hätte es riesengroß sein müssen und zweitens trug er keine Brille. Als Brillenträger, das fiel ihm erst ein wenig später ein, hätte man ihn im Institut gar nicht aufgenommen. Aber ein Stückchen Heftpflaster müsste man haben. Damit könnte man sich den Spickzettel unter den Arm kleben. Der kleine Jacke soll das versucht haben. Ich bin kitzlig, soll er geschrien haben, als der Instrukteur ihn berührte. Er hatte eben Glück. Aber ich, Pirks, sehe nicht so aus, als wäre ich kitzlig. Nein, nein, da mache ich mir keine Illusionen. Und deshalb halte ich die Spickzettel ganz einfach in der rechten. Stopp, diese Hand muss ich Eselswiese zum Gruß reichen. Sofort wechseln. Navigationsbuch in die rechte und die Spickzettel in die linke Hand. Gut. Jetzt muss Eselswiese nur noch kommen. Hallo, Pirks. Hallo, Burst. Fliegst du auch? Hast du denn auf der Liste gestanden? Brandon ist erkrankt und ich musste kurzfristig für ihn einspringen. Na dann, guten Flug. Guten Flug. Das ist das Einzige, aber wirklich das Einzige, wodurch ich wenigstens um einen Millimeter den sphärischen Regionen näher komme, in denen Burst so lebt. Dass er der Begabteste des ganzen Lehrganges ist, das kann ich ihm leicht verzeihen. Wie tapfer er mit dem Elektronenkalkulator gekämpft und erst bei den Wurzeln vierten Grades an Tempo verloren hatte. Alle Achtung. Er ist ja auch der Sohn begüterter Eltern, der hat es überhaupt nicht nötig, von zwei Kronenstücken zu träumen, die eventuell in alten Hosen verborgen sind. Aber er ist nicht nur der Begabteste, er hat ja auch glänzende Erfolge in der Leichtathletik aufzuweisen. Er springt wie der Teufel, tanzt ausgezeichnet und, das lässt sich nicht leugnen, er ist eine stattliche Erscheinung, was man von mir nicht gerade behaupten kann. Meine Kombination schaut aus wie 20 Football-Dresse zusammengenommen. Burst schaut sogar in dieser eigenartigen Kluft noch gut aus. Sie kleidet ihn sogar. Und ich bekomme nicht mal die Füße zusammen. Wenn mir nur nicht so heiß wäre in dieser zweifachen Schweißschutzwäsche. Endlich, da kommt Eselswiese. Wieso geht er zuerst zu Burst? Vielleicht nur deshalb, weil sein Name rein zufällig mit B beginnt. Und dennoch, ein absoluter Zufall wäre das nicht. Das heißt, ein Zufall schon, aber ein ungünstiger, wie immer. Wenn mir schon etwas Unangenehmes bevorsteht, dann soll es mir lieber gleich geschehen. Ein Teil des Hallendaches wurde in einer Breite von 200 Metern zurückgeschoben. Auf gewaltigen Betontrichtern, die ineinander griffen und dazu dienten, das Feuer der Düse abzuleiten, standen zwei kegelförmige Kolosse nebeneinander. In Pirks Augen waren es jedenfalls Kolosse. Jeder von ihnen war 48 Meter hoch und hatte unten im Booster einen Durchmesser von 11 Metern. Zu den Luken, die bereits abgeschraubt waren, führten kleine Gangways. Den Durchgang versperrten bleierne Gewichte, die in der Mitte aufgestellt waren, jedes mit einem roten Fähnchen an einem biegsamen Schaft. Pirks wusste, was nun kam. Die Frage, ob er bereit sei, die ihm gestellte Aufgabe zu erfüllen. Er würde die Frage, das wäre das erste Mal in seinem Leben, mit Ja beantworten und das Fähnchen beiseite schieben. Plötzlich bedrängte ihn das Gefühl, dass er beim Entfernen des Fähnchens über das Seil stolpern und unweigerlich der Länge nach hinschlagen würde. Solche Dinge kamen vor. Wenn das überhaupt jemandem passieren sollte, ihm bestimmt. Er hatte nie Glück. Es kam ihm jedenfalls so vor. Die Dozenten waren da anderer Meinung. Er sei eben ein Trottel, sagten sie, ein Tölpel. In der Tat, nichts fiel ihm so schwer wie das Reden, die Konversation. Zwar klaffte zwischen seinem Tun und seinem Denken, das sich in Worte kleidete, kein Abgrund, aber immerhin war dort ein Hindernis, das ihm das Leben schwer machte. Die Dozenten ahnten nicht, dass Pirks ein Träumer war. Niemand ahnte das. Man glaubte, er denke überhaupt nicht. Und das stimmte nun wirklich nicht. Kadett Pirks? Kadett Pirks? Kadett Pirks zum Start bereit. Tja, Und der Kadett Pirks erklärt, dass er an Leib und Seele gesund ist, in den Grenzen seiner Möglichkeiten. Ich bin gesund. Für die Dauer des Fluges ernenne ich den Kadetten zum Piloten. Die Aufgabe? Senkrechter Start im Booster mit halber Kraft. Aufstieg in die Ellipse B68. Auf der Ellipsenbahn Korrektur zur festen Umlaufbahn mit einer Umlaufzeit von 4 Stunden 6 Minuten. Die Kadetten erzählten sich, dass es demnächst anstelle der bisherigen Spickzettel elektronische Spicker geben werde. Das heißt, Mikrokerne von der Größe eines Kirschkerns, die man im Ohr oder unter der Zunge tragen könne. Mit denen wäre man fein heraus, denn sie würden einem alles vorsagen, immer und überall. Perks glaubte nicht daran. Er war der Meinung, und das nicht zu Unrecht, dass man dann keine Kadetten mehr benötigen würde. In der Äquatorzone eine zeitweilige Umlaufbahn entsprechend den Angaben von Luna Peeling erreichen. In der linken Hand hielt er die Spickzettel, in der rechten das Navigationsbuch, das er Eselswiese reichte. Eselswiese steckte das Kuvert mit der Aufgabe in das kleine Täschchen unter dem Umschlag. Dann gab er ihm das Buch zurück. Pilot Perks, sind Sie bereit? Bin bereit. Ins Projektil! Pirks vollführte eine Kehrtwendung, ergriff das rote Fähnchen, stolperte über das Seil, fand im letzten Augenblick das Gleichgewicht wieder und tapste wie ein Golem über den schmalen Steg. Als er ihn halb überquert hatte, betrat Burst, von hinten glich auch er einem Fußball, bereits seine Rakete. Pirks steckte die Beine hinein, klammerte sich an die massive Verschallung der Luke, rutschte die elastische Rinne hinunter, ohne die Füße auf die Sprossen zu stellen. Sprossen sind nur für sterbende Piloten da, pflegte Eselswiese zu dozieren, und ging daran, die Klappe zu schließen. Sie hatten das an Phantomgeräten und an einer Klappe trainiert, die aus einer richtigen Rakete stammte und mitten im Übungsraum befestigt war. 100-mal, 1000-mal. Linke Kurbel, rechte Kurbel, halb herum. Kontrolle der Abdichtung. Wieder eine halbe Drehung beider Kurbeln. Festdrücken. Dichte Kontrolle unter beiden Kurbeln. Festdrücken. Dichte Kontrolle unter Druck. Absicherung der Luke mit innerem Schutzdeckel. Vorschieben der Antimeteoritenschutzhülle. Verlassen des Einstiegsschachts. Verschließen der Kabinentür. Andrücken. Kurbel. Zweite Kurbel. Riegel. Riegel. Es konnte einem schlecht werden dabei. Burst sitzt bestimmt schon lange in seiner Glaskugel, während ich erst den Anschlagring der Kammer festschraube. Jetzt auf den Sitz. Also weiß der Teufel, weshalb diese kleinen Ein-Personen-Raketen so eingerichtet sind, dass der Pilot in einer großen Glaskugel von 3 Metern Durchmesser sitzen muss. Die Kugel war zwar durchsichtig, aber natürlich nicht aus Glas, sondern aus einem elastischen, federnen Material, das sehr hartem, groben Gummi ähnelte. Diese Kapsel mit dem zerlegbaren Pilotensitz in der Mitte war in einen kegelförmigen Raum eingepasst, den eigentlichen Steuerraum. Der Pilot konnte sich in seinem Zahnarztstuhl, wie man ihn nannte, nach allen Seiten drehen und durch die Wände der Blase, in die er eingeschlossen war, alle Skalen, alle Zeiger und alle vorderen, hinteren und seitlichen Bildschirme sehen, dazu die Tafel beider Rechenmaschinen und des Astrographen, sowie das Allerheiligste, das Trajektometer. Dieses Gerät zeichnete mit einem dicken, stark leuchtenden Band auf der trüben, gewölbten Scheibe den Weg des Projektils und setzte ihn in Beziehung zu den Fixsternen in der Harrelsbergerschen Projektion. Der Pilot musste die Elemente ihrer Projektion auswendig kennen und imstande sein, sie in jeder Lage vom Apparat abzulesen, auch wenn er mit dem Kopf nach unten hing. Wenn er den Sitz eingenommen hatte, hielt er links und rechts die beiden Hauptgriffe des Reaktors und der Steuerdüsen für Abweichungen. Außerdem waren da noch 3 Unfallgriffe, 6 Hebel für die einfache Steuerung, die Drehknüppel zum Starten und für den Freilauf, sowie der Leistungsregler für den Schub, für das Durchblasen der Düsen und dicht über dem Fußboden das große Speichenrad der Klimaanlage, der Sauerstoffapparatur, der Griff der Brandsicherungsanlage, der Griff der Reaktorschleuder für den Fall, dass eine unkontrollierte Kettenreaktion beginnen sollte, ein Seil mit einer Schleife, das an der Decke des Schränkens befestigt war, in dem sich die Thermosflaschen und das Essen befanden, und unter den Füßen die weich gepolsterten und mit Riemenschleifen versehenen Bremspedale und die Schleudersicherung. Wenn man die Sicherung betätigte, man musste mit dem Fuß die Haube einschlagen und sich nach vorn stoßen, wurde die Blase mit dem Sitz und dem Piloten und dem Ringbandfallschirm hinausgeschleudert. außer dem Hauptzweck, Rettung des Piloten bei einer Havarie, die nicht zu beheben ist, gab es noch 8 weitere wichtige Gründe für die Konstruktion der Blase. Unter günstigeren Umständen hätte Pirks all diese Gründe aufzählen können, obwohl sie ihn allesamt nicht überzeugten und die anderen Kadetten auch nicht. Oh, dieser Gott! Was ist das? Aha, die automatische Sicherung hat die Bildschirme eingeschaltet. Sehr nützlich, diese automatischen Sicherungen. Herrgott, jetzt bin ich ja dran. Gleich fliege ich. Hebel für den Start vorbereiten. 1, 2, 3. Wo ist der 4? Ah, der dort, ja. Und dann den Zeiger. Das Pedal. Nein, nicht das Pedal. Die Griffe. Ach, erst den roten, dann den grünen, dann den für den Automaten. Ja, so. Oder kommt der grüne vor dem roten? Pilot Pirks auf Amo 27. Start nach Phonie im Moment 0. 19, 18. Er schwitzte. Krampfhaft versuchte er, sich an etwas Wichtiges zu erinnern. Er schwitzte. Er wusste, dass dieses etwas ausschlaggebend war, dass es über Leben und Tod entschied, aber es wollte ihm nicht einfallen. Gut, dass der Hebel so rau ist. Ob alle so schwitzen? Wahrscheinlich. Als lege sich um ihn eine elastische Presse um Kopf und Brust. Der Booster, vermochte er gerade noch zu denken. Dann wurde es dunkel um ihn. Auf den Bildschirmen ist eine weiße, brodelnde Masse. Wie Milch. Milch, die aus 1 Million Töpfen überkocht. Aha, jetzt stoße ich durch die Wolken. Sein Gehirn arbeitete noch ein wenig träge, aber er war immerhin wieder imstande, ruhig und klar zu überlegen. Er kam sich mit der Zeit völlig unbeteiligt vor. Ihm war, als sei er nur noch Zeuge dieser sonderbaren Szenerie. Komisch. Da fließt sich so ein Bursche im Zahnarztstuhl herum, rührt weder Hand noch Fuß und dabei... Die Wolken sind verschwunden, der Himmel ist blau. Eigenartig, dieses Blau. Wie mit Tusche gefälschtes Wäscheblau. Auf dem vorderen Bildschirm sah er Sterne. Nichts als Sterne und am unteren Rand einen blinden weißen Saum. Auf dem seitlichen Schirm war alles schwarz. Sterne, Sterne, Sterne. Und auf dem unteren Bildschirm? Aufmerksam betrachtete Pirks die Erde. Er jagte in einer Höhe von 700 bis 2400 Kilometer über sie hinweg. Sie war ungeheuer groß, füllte den ganzen Schirm aus. Grönland. Das ist doch Grönland, oder? Ehe er sich Gewissheit verschaffen konnte, überquerte er bereits Nordkanada und die Arktis. Rings um den Nordpol glänzte Schnee. Der Ozean hatte eine schwarz-lila Farbe. Seine Oberfläche war gewölbt, aber glatt, wie aus Eisen gegossen. Die wenigen Wolken. Merkwürdig, wie wenige es sind. Sie wirken, als habe jemand hier und da einen dünnen Brei über die erhabenen Stellen verspritzt. Ich fliege ja schon 17 Minuten. Ich muss die Radiosignale des Satelliten PAL auffangen. Wie heißen die beiden Schiffe doch gleich? Jo. Und die Nummern? Wo ist denn das Blatt mit der Aufgabe? So. Bin gespannt, ob ich von PAL etwas höre. PAL? Welches Signal habe ich eigentlich? Morse, ah. Hm? Pal. Unsinn, diese Schlitten summen doch nicht. Also was? Gar nichts brummt. Oder Havarie? Was kann das schon für eine Havarie sein? Ich fliege doch mit abgeschaltetem Triebwerk. Zerfällt die Kiste etwa von selbst oder was? Vielleicht ein Kurzschluss? Ah ja, das wird's sein. Oh Gott, Brandschutzbestimmung 3a. Brand im Weltraum auf Umlaufbahn. Paragraph, hol's der Teufel. Klingt fast so, als ob eine Fliege im Glas herumschwirrt. Oh nein. Es war eine Riesenfliege. Grünlich-schwarz, ekelhaft. Eines dieser Biester, die offenbar dazu geschaffen sind, dem Menschen den Nerv zu töten. Frech, aufdringlich, idiotisch, aber zugleich schlau und lästig. Wie durch ein Wunder, wie sonst, hätte sie sich in die Rakete geschmuggelt und nun schwirrte sie außerhalb der gläsernen Kapsel umher und prallte dabei hin und wieder wie ein summendes Kügelchen gegen die leuchtenden Scheiben. Als sich die Fliege dem Kalkulator näherte, begann es in den Kopfhörern so laut zu brummen wie ein viermotoriges Flugzeug, denn am oberen Rand des Kalkulators war ein Reservemikrofon angebracht. Wozu? Für alle Fälle. Es gab mehrere solche Einrichtungen. Verdammtes Mikrofon. Und nun beginnt sie auch noch nach allen Seiten Ausfälle zu machen. Ach, sie kann mir gestohlen bleiben. Schade, dass man hier nicht irgend so ein Zeug spritzen kann. Ruhe! Jetzt kriecht sie auf den Kalkulator und putzt sich die Flügel. Scheußliches Vieh. Oh. Kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, kurz, lang, kurz, kurz. Pal! So, jetzt heißt es die Augen aufsperren. A7 Terra Luna, A7 Terra Luna, Sektor 3, Kurs 113, Pal Peeling ruft. Bitte um Messung. Pal Peeling an A7 Terra Luna. Verflixt, wie soll ich jetzt bloß meine Jus... Inzwischen war es im Äther eng geworden. Der Satellit Pal war aufgetaucht. Dirks konnte ihn bereits sehen. Er glich einem Pfahl. Es war ein 800 Meter langer Aluminiumzylinder mit einer Observatoriumskugel am Heck. Er flog über ihm ungefähr 400 Kilometer entfernt, vielleicht auch etwas mehr, und schickte sich an, ihn langsam zu überholen. Die haben sich hier absichtlich versammelt, damit ich nichts höre. Jo-2 bis Terra Luna. Jo-2 bis Terra Luna. Ich rufe... Interessant, meint er mich? Amu wollte er sagen, aber seiner heiseren Kehle entrang sich kein Laut. In den Hörern brummte es, die Fliege. Er schloss die Augen und begann zu sprechen. Amu 27 an Jo-2 Terra Luna. Bin im Quadranten 4, Sektor Pal. Schalte Positionslichter ein. Empfang. Die Fliege! Ich werde mich hier noch aufhängen! Es kam ihm gar nicht in den Sinn, dass dieser Ausweg infolge fehlender Schwerkraft unmöglich war. Plötzlich entdeckte er auf dem Radarschirm die beiden Schiffe. Sie folgten ihm in parallelen Kurven, nicht mehr als 9 Kilometer voneinander entfernt, das heißt in unzulässigem Abstand. Als Lotse bin ich verpflichtet, Ihnen zu befehlen, den vorgeschriebenen Abstand von 14 Kilometern einzuhalten. Dann werde ich die Lage der beiden Schiffe mal genauer untersuchen. Im selben Moment ließ sich die Fliege auf der Scheibe nieder. Ausgerechnet auf einem der Schatten. Das gibt's doch nicht. Wutentbrannt warf er das Navigationsbuch nach der Fliege. Im Zustand der Schwerelosigkeit ein aussichtsloses Unterfangen. Das Buch prallte gegen die Kapselwand, fiel aber nicht nach unten, sondern nach oben. Es stieß gegen die Decke, flog hin und her und blieb schließlich mitten in der Kapsel schweben. Auf die Fliege machte das nicht den geringsten Eindruck. Sie kroch seelenruhig weiter über den Radarschirm. Amu 27, Terra Luna an Jo-2, Jo-2 bis. Ich sehe euch. Ihr habt Bordnähe. Wechselt auf Parallelkurse über, mit Korrektur 0,01. Nach Durchführung des Manövers auf Empfang gehen. Ende. PAL Hauptstation an Amu 27, Terra Luna. Verlassen Sie den Randquadranten. Verlassen Sie den Randquadranten. Empfange das Transolare. Unverschämt, jetzt kommt mir auch noch das Transolare in die Quere. Was geht mich das an? Raumschiffe in Gruppenformation haben Vorrang! Amu 27, Terra Luna an PAL, Hauptstation. Gehe vom Quadranten nicht herunter. Das Transolare geht mich nichts an. Fliege in Dreierformation. Amu 27, Jo 2, Jo 2 bis Geschwader Terra Luna an der Spitze. Amu 27, Ende. Das mit dem Nichts angehen war unnötig. Damit habe ich mir nur Strafpunkte eingehandelt. Ach was, der Teufel soll sie holen. Und wer bekommt Strafpunkte für die Fliege? Auch wieder ich, was? Sowas kann aber auch nur mir passieren. Eine Fliege im Raumschiff, eine Fliege! Smiga und Burst werden platzen vor Lachen, wenn sie davon erfahren. Ich sehe sie direkt vor mir. Es war das erste Mal seit dem Start, dass er einen Gedanken an Burst verschwendete. Und auch jetzt blieb ihm keine Zeit, denn PAL, das war klarer zu erkennen, fiel immer mehr zurück. Nun flogen sie schon 5 Minuten zu dritt. Amu 27 an Jo 2, Jo 2 bis Terra Luna, 20:07 Uhr. Das Manöver mit dem Einbiegen auf den Parabolkurs Terra Luna beginnen wir um 20:10 Uhr, Kurs 111. Wahr sein. Tatsächlich. Es ist nicht mehr eine Fliege, es sind zwei. Wo in aller Welt ist die zweite hergekommen? Die machen mich fertig. Seltsam. Die Erkenntnis, dass es sich nicht lohnte zu kämpfen, hatte für Pirks etwas Angenehmes. Die macht mich fertig, so oder so. Aber diese Resignation währte höchstens eine Sekunde. Ein Blick auf die Uhr trieb ihn zum Handeln. Der von ihm selbst bestimmte Zeitpunkt für den Beginn des Manövers war herangerückt und er hatte noch nicht mal die Hände an den Hebeln. Die Plackerei der tausendfachen Übungen tat offenbar das ihre. Blindlings ergriff er beide Knüppel, betastete den linken, dann den rechten, während er auf das Trajektometer starrte. Irgendetwas hat ihn an der Stirn getroffen, dicht unter dem Schirm des Helms. Das Navigationsbuch. Nun schwebte es vor seinen Augen, nahm ihm die Sicht. Er konnte es nicht abstreifen, denn er hatte keine Hand frei. In den Hörern summte und brodelte es. Das Liebesleben der Fliegen auf dem Kalkulator war in vollem Gange. Einen Revolver müsste man haben. Und das Navigationsbuch drückt mir noch die Nase ein. Ich muss das Trajektometer sehen, verdammtes Buch! Das Buch, es wog annähernd 3 Kilo, schlug krachend auf den Boden. Immerhin betrug die Beschleunigung fast 4G. Er bremste ein wenig, um sie in den Grenzen zu halten, die das Manöver erforderte. Er drosselte die Beschleunigung bis auf 2G. Den Fliegen scheint die Beschleunigung nichts auszumachen. Nichts, aber auch gar nichts. Ihn bekommt das offensichtlich glänzend. Und so soll ich nun 83 Minuten fliegen. Beide Jo-Schiffe folgten ihm in einem Abstand, der etwa auf 70 Kilometer angewachsen war. 70 Kilometer? Kein Wunder, ich bin ja mehrere Sekunden mit 4G geflogen und dadurch so weit vorgeschnellt. Ach, macht nichts. Insgesamt wog Pirks jetzt 142 Kilogramm. Im Laborkarussell hatte er manchmal eine halbe Stunde lang 4G aushalten müssen. Andererseits, versteht sich, waren auch diese 2G nicht gerade angenehm. Hände, Beine, alles schien sich in Eisen verwandelt zu haben. Und was mag Burst jetzt wohl tun? Der hat aber auch ein Kinn. Und dann die gerade Nase und die grauen, schillernden Augen. Spicker hat der bestimmt nicht nötig. Naja, vorläufig brauche ich sie auch nicht. Elan 8 Aristera ruft im Dreieck Terra Luna. 16. Quadrant. Kurs 111,6. Ihr habt mit mir konvergierenden Kurs. 11 Minuten 32 Sekunden. Bitte eigenen Kurs ändern. Schalter auf Empfang. Das hat noch gefehlt. Was muss ich dieser Narr einmischen? Sieht er nicht, dass ich in Formation fliege? Amu 27 an der Spitze des Dreiecks Terra Luna Jo 2, Jo 2 bis, ruft Elan 8 Aristera. Fliege in Formation, kann Kurs nicht ändern. Führe du das Ausweichmanöver durch. Ende. Wo ist dieser Unverfrorene denn auf dem Radarschirm? Da ist er. Kaum 1.500 Kilometer entfernt. Elan 8 an Amu 27 Terra Luna. Habe defektes gravimetrisches System. Beginne unverzüglich Ausweichmanöver. Schnittpunkt der Kurse 2408 Quadrant Luna 4 Randzone. Gehe auf Empfang. Amu 27 an Elan 8 Aristerra, Jo 2 bis Terra Luna. Führe Ausweichmanöver durch. 20.39 Uhr. Umkehrmanöver gleichzeitig hinter dem führenden Schiff auf optischer Entfernung. Nördliche Abweichung Sektor Luna 10,6. Schalte Triebwerke mit geringer Schubkraft ein. Empfang. Während er das sagte, schaltete er die beiden unteren Düsen für die Wendemanöver ein. Beide Jo-Schiffe antworteten sofort, sie drehten ab. Die Sterne glitten über die Bildschirme. Elan dankte, er befand sich auf dem Flug zur Hauptstation Luna. Pirx hatte plötzlich Schneid, er wünschte ihm eine glückliche Landung, das gehörte zum guten Ton. Vor allem, wenn jemand einen Schaden hatte. Eine Weile beobachtete er die Positionslichter des 1000 Kilometer entfernten Raumkörpers. Dann rief er wieder seine Jo-Schiffe und begann den alten Kurs anzusteuern. Bekanntlich ist es kinderleicht, vom Kurs abzugehen, aber nahezu unmöglich, das gleiche Stück Parabel wiederzufinden. Nach 20 Minuten war es dann endlich geschafft. Pirx flog wieder auf dem ursprünglichen Kurs. Berst hat bestimmt eine Route, die so leer und sauber ist, als hätte man sie mit einem Staubsauger gereinigt. Und wenn nicht, den kann ja sowieso nichts erschüttern. Burst erledigt alles im Vorbeigehen. Jetzt muss ich nur noch den Automaten zur Verringerung der Beschleunigung einschalten, dann habe ich auf der 83. Minute die Beschleunigung auf Null. Genauso wie es in der Instruktion vorgesehen ist. Was ist das? Plötzlich entdeckte er etwas. Ihm wurde eiskalt unter der nassen Antischweißwäsche. Der weiße Deckel über der Schalttafel war im Begriff, aus den Klemmen zu rutschen. Er glitt Millimeter um Millimeter tiefer. Offenbar war er ein wenig locker eingehängt und beim Rütteln des Schiffes während des Wendemanövers... Bitte nicht. Er war in der Tat ziemlich unsacht mit der Rakete umgegangen, hatten bitte. Die Druckriegel nachgelassen. Nein, bitte nicht. Die Beschleunigung betrug immer noch 1,7 G. Der Deckel rutschte langsam tiefer, als ob jemand mit einem unsichtbaren Faden an ihm zerrte. Nein. Warum habe ich bloß solche Angst? Der Deckel ist heruntergefallen. Na und? Mit oder ohne Deckel ist das nicht einerlei? Aber das hätte nicht passieren dürfen. Wenn der Deckel von der Sicherung heruntergefallen ist, dann kann auch das Heck abbrechen. Der Deckel könnte schwerelos werden und umherfliegen, wenn ich die Triebwerke abschalte. Könnte ich etwas Schlimmes anrichten? Wohl kaum. Der Deckel ist nicht schwer genug. Nicht mal eine Scheibe würde er einschlagen. Ach was. Im Radaroskop erblickte er seine beiden Jo-Schiffe. Sie hielten Kurs. Der vordere Schirm zeigte die Mondscheibe. Sie war so groß, dass sie den halben Schirm ausfüllte. Damals, bei den selenographischen Übungen im Tycho-Krater, hatte Burst mit Hilfe eines gewöhnlichen, tragbaren Theodoliten... Ach, verflixt, was der nicht alles kann. Hat er nicht auch versucht, die Luna-Hauptstation am äußeren Abhang des Archimedes wiederzufinden? Sie war fast gänzlich im Felsen vergraben und kaum zu erkennen gewesen. Nur die glatte Landebahn mit den Signallichtern war zu sehen. Trotzdem hatte er sie gefunden. Auf seinem ersten Mondflug war die ganze Gruppe dabei gewesen, als gewöhnliche Passagiere. Eselswiese hatte ihn gebeten, nachzuprüfen, ob Sterne 7. Größe vom Mond aus noch sichtbar seien. Und er, dumm wie er damals war, hatte sich mit dem größten Eifer an dieser Aufgabe gemacht. Mir war völlig entfallen, dass vom Mond aus tagsüber überhaupt keine Sterne zu sehen sind. Der Blick ist durch das Sonnenlicht, das sich am Boden widerspiegelt, viel zu sehr geblendet. Sonderbar. Das Summen ist verstummt. Auf der erhabenen Fläche der Sicherung saß eine der beiden Fliegen und putzte sich die Flügel. Ein paar Millimeter weiter glänzte das nächste Kabel. Die Isolierung endete ein wenig höher. Alle vier Kabel lagen frei. Jedes von ihnen war beinahe so stark wie ein Bleistift. Da die Spannung nicht allzu hoch war, 1000 Volt, gab es zwischen den Kabeln nur geringe Abstände. Wenn sie nun die Vorderbeine auf die erste und die Hinterbeine auf die zweite Leitung stellt, dann... Ja, was eigentlich? Im schlimmsten Fall würde es einen Kurzschluss geben, aber die Fliege ist da wohl nicht groß genug, um einen Kurzschluss zu verursachen. Und wenn, dann wäre das auch nicht gefährlich. Die automatische Sicherung würde den Strom abschalten, die Fliege würde verbrennen, der Automat würde den Strom erneut einschalten und alles wäre wieder in Ordnung. Und was die Fliege betrifft, so hätte ich endlich Ruhe. Aber bitte, bitte versuch's nicht. Ein Kurzschluss ist zwar eine Lappalie, aber daraus könnte wer weiß was entstehen. Wozu das Risiko? Und nur noch 8 Minuten mit allmählich schwächer werdendem Schub. Gleich wird damit Schluss sein. Die Fliege. Die Fliege. Wird der Automat den Strom ein... Was war los? Im regelmäßig aufblitzenden Lampenschein erkannte Pirks nur mit Mühe die Ursache. Von der Fliege, das Biest hatte sich zwischen zwei Leitungen gezwängt, war nur ein kleiner Rest übrig geblieben, ein verkohlter Stumpf, der die beiden Kabel weiter miteinander verband. Man kann nicht behaupten, dass Pirk sehr erschrocken war. Zugegeben, er war erregt. Aber hatte er sich denn seit dem Start überhaupt schon beruhigt? Die Uhr war kaum zu sehen. Die Zifferblätter hatten ihre eigene Beleuchtung, auch das Radargerät. Der Strom war noch so stark, dass sich die Lichter und die Reserveleitung nicht einschalteten. Aber er war wiederum nicht so stark, dass es hell wurde. Noch 4 Minuten. Dann werden sich die Triebwerke ausschalten. Der Automat des Reduktors wird das von selbst besorgen. Darum brauche ich mich also nicht zu kümmern. Aber... wie kann er bei Kurzschluss funktionieren? Ist das überhaupt dieselbe Leitung? Oh, die Konstrukteure haben mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass eine Fliege in den Steuerraum gelang, dass der Deckel herunterfallen und Kurzschluss entstehen könnte. Ich muss irgendetwas tun, aber was? Ha! Ganz einfach! Man braucht nur den Hauptschalter umzuwerfen. Der wird die Hauptleitung ausschalten und die Notleitung betätigen. Dann wäre alles in Ordnung. Eigentlich gar nicht so schlecht konstruiert, die Rakete. Man hat doch so manches bedacht und für die nötige Sicherheit gesorgt. Das hätte ich gern gewusst, ob auch Börs gleich darauf gekommen wäre. Ja, wahrscheinlich, das war zu befürchten. Vielleicht sogar... Himmel, nur noch 2 Minuten. Das Manöver ist nicht zu schaffen. Ich habe die anderen auf den Tod vergessen. Amo 27, Leitrakete Terra Luna an Jo 2, Jo 2-Bis. Habe Kurzschluss im Steuerraum. Führe Einbiegemanöver auf zeitweilig feste Umlaufbahn über dem Sonnenäquator des Mondes mit Verspätung von... unbestimmter Dauer durch. Vollendet das Manöver selbst in der festgesetzten Frist. Empfang. Jo 2-Bis am führenden Amo 27 Terra Luna. Führe Komplexmanöver mit Jo 2 durch, um über Äquatorzone auf zeitweilig feste Umlaufbahn zu gelangen. Hast 19 Minuten Zeit bis zur Scheibe. Erfolg? Pirks hatte kaum zugehört. Er löste das Kabel der Radiophonie, die Sauerstoffschlange und das zweite kleine Kabel. Die Gurte hat er bereits aufgeknöpft. Als er aufstand, flammte der Automat des Reduktors rubinrot auf. Die ganze Kapsel tauchte aus der Finsternis empor, dann versank sie wieder in dem trüben, orangeroten Licht der verminderten Spannung. Die Triebwerke schalteten sich nicht aus. Das rote Licht starrte ihn aus dem Halbdunkel an, als wollte es ihn um Rat fragen. Was ist das? Das Warnsignal. Der Reduktor kann die Triebwerke nicht automatisch abschalten. Der Schalthebel steckt auch in einer Kassette, die in den Fußboden eingelassen ist. Sie ist verschlossen. Verschlossen, jawohl. Wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel war nicht zu finden. Schlüssel? Der Schlüssel war nicht zu finden. Wo ist der Schlüssel? Er sprang auf und starrte blind vor sich hin. Der Mond auf den vorderen Schirmen war nicht mehr silbern, sondern weiß. Ein gigantischer Mond. Weiß wie Bergschnee. Die gezackten Schatten der Krater huschten über die Scheibe. Ah! Aha, der Radarhöhenmesser meldet sich. Arbeitet ihr eigentlich schon lange? 21.000 Kilometer Entfernung. 21.000 Kilometer Entfernung. 21.000. Was tun? Was tun? Das Schiff flog geradeaus. Ständig geradeaus. Die Geschwindigkeit erhöhte sich bei der restlichen Beschleunigung von 0,2 G noch immer und gleichzeitig wuchs die Anziehungskraft des Mondes. Nicht! Es hilft nichts. Ich brauche den Schlüssel. Vielleicht ist er unter dem Sessel? Ah, nur der Spickzettel. Das Ende. Was tun? Es muss doch irgendeinen Ausweg geben. Hilfe, wollte er schreien, aber es war niemand da, den er hätte rufen können. Er war allein. Dumm. Sehr dumm. Wo steckt der bloß der Schlüssel? Warum klemmt der Mechanismus? Der Höhenmesser zeigte 9.500 Kilometer. Man sah schon deutlich den Kamm des Timoharis und den glühenden Hintergrund. Perks glaubte bereits, die Stelle zu sehen, an der sich sein Schiff in den mit Pumex bedeckten Felsen bohren würde. Ein Donnerschlag, ein Blitzen und dann... Da unten ist hier der Hebel für begrenzte Steuerung. Damit lässt sich die Beschleunigung kurzfristig erhöhen auf 10G. Das bedeutet also, dass ich noch schneller auf die Mondscheibe zurasen werde. Nein, im Gegenteil. Der Schub würde bremsen. Aber er wäre zu kurz. Das Bremsen müsste ununterbrochen verlaufen. Ist denn die begrenzte Steuerung zu nichts nutz? Er warf sich auf den Hebel, zerrte daran und hatte ohne den amortisierenden Schutz des Sitzes das Empfinden, als risse es ihm alle Knochen aus dem Leib. Der doppelte Stoß der Beschleunigung durch die begrenzte Steuerung hatte das kleine Kohlestückchen, das zwischen den Leitungen steckte, gelöst. Der Kurzschluss war beseitigt. Perks war von der Decke zurückgeknallt. Er spürte salzigen Blutgeschmack im Mund. Der blutige Speichel, den er ausgespien hatte, schwebte neben ihm wie silbrig-rote Bläschen im Raum. Perks wand sich verzweifelt, streckte die Hände nach der Sessellehne aus, holte den ganzen Tascheninhalt hervor und warf ihn hinter sich. Mit diesem Rückstoß glitt er langsam voran, schwebte immer tiefer. Er duckte sich, zog den Kopf ein, wie ein Akrobat, der auf einem Geländer einen Handstand machen will, erwischte einen Gurt, rutschte daran herunter, wickelte ihn um den Leib. Den Karabinerhaken nahm er zwischen die Zähne. Er hielt nun die Hände auf die Griffe und die Beine auf die Pedale. 1800 Kilometer bis zur Mondoberfläche. Schaffe ich das, rechtzeitig zu bremsen? Ausgeschlossen bei 45 Kilometern pro Sekunde. Ich muss abbiegen. Aus dem Sturzflug einen Ausfall machen. Nur so ist es zu schaffen. Düsen für das Wendemanöver ein. 2G. 3G. 4G. Wenig. Sehr wenig. Perks gab voller Zugkraft für das Wendemanöver. Die Scheibe auf dem Bildschirm, die wie Quecksilber leuchtete und bisher festgemauert zu sein schien, erbebte und begann immer rascher zu sinken. Der Sitz gab unter der wachsenden Körperlast quietschende Geräusche von sich. Das Raumschiff beschrieb dicht über der Oberfläche des Mondes einen Bogen mit großem Radius. Der Radius musste so groß sein, denn das Schiff flog mit ungeheurer Geschwindigkeit. Der Griff war nicht mehr weiter zu bewegen. Perks wurde mit furchtbarer Gewalt gegen die schwammartige Lehne gepresst. Ihm ging die Luft aus, denn die Kombination war nicht mit dem Sauerstoffkompressor verbunden. Er fühlte, wie sich seine Rippen bogen. Graue Flecken tanzten vor seinen Augen. Den Blick auf den Radarhöhenmesser gerichtet, wartete er auf den Blackout. Im Fensterchen zeigten sich die kleinen Zahlen. Eine Zeile löste die andere ab. 990, 900, 840 Kilometer. 769 Kilometer. Die 5G taten ihre Wirkung. Das Bewusstsein verlor er nicht. Er lag da, blind, umspannte die Hebel, fühlte dabei, wie die Amortisatoren des Sitzes allmählich nachgaben. Er glaubte nicht, dass er verloren war. Irgendwie konnte er nicht daran glauben. Er wurde schwächer und schwächer. Ein Gefühl der Enge in der Brust, ein Läuten in den Ohren, Blut in der Kehle und in den Augen. Schwärze. Blutige Schwärze. Ah. Das Alarmsignal ist verstummt. Weshalb haben Sie nur so einen Brummton gewählt? Sie hätten lieber eine Kirchenglocke an die Decke hängen sollen. Wenn schon Friedhof, dann schon richtig, mit allem drum und dran. Der Mond? Wo ist denn der Mond geblieben? Ah, da liegt er. Unter mir. Dann habe ich den waghalsigen Sturzflug abgefangen. Das Schiff ist tatsächlich in die Höhe geschossen. In welcher Höhe bin ich über der Scheibe durchgerutscht? Ja, sicherlich hat der Höhenmesser das registriert, aber ich verspüre jetzt keine Lust, ihn nach Daten zu fragen. Das Biest lebt. Okay. Anschnallen, Hände auf die Hebel und die Rakete auf die richtige Umlaufbahn bringen. Von den beiden Jo-Schiffen werde ich keine Spur mehr finden, das ist klar. Aber ich muss ans Ziel gelangen und mich bei Navigationsluna melden. Oder etwa bei Luna Hauptstation, weil ich eine Havarie hatte? Ah, weiß der Teufel. Also wieder stillsitzen? Ausgeschlossen. Sie werden das Blut bemerken, wenn ich wieder unten bin. Sogar an der Decke sind rote Spritzer. Der Registrator hat sicherlich alles, was geschehen ist, auf Band festgehalten. Alles. Die Tücken der Sicherung, den Kampf mit dem Notgriff. Nicht übel, diese Amus, das muss man schon sagen. Aber man muss Humor haben, wenn man jemandem solch einen Sarg zumutet. Melden, melden, melden, melden, melden. Aber bei wem? Warum soll ich nicht eigentlich einen Blick in die Spickzettel werfen? Vielleicht nützen sie mir wenigstens jetzt irgendwie. Hä? Pilot Perks? Hä? Er wollte aufspringen, aber die Gurte hielten ihn fest. Er fiel zurück, glaubte wahnsinnig zu sein. Im Gang zwischen der Wand des Steuerraums und der gläsernen Hülle erschien Eselswiese. Er stand vor ihm in seiner ganzen Uniform, sah ihn mit Grauen an und lächelte. Perks wusste nicht, wie ihm geschah. Die gläserne Kapsel hob sich, Perks begann instinktiv die Gurte zu lösen und stand auf. Die Schirme hinter dem Rücken von Eselswiese waren plötzlich wie weggeblasen. Recht so, Pilot Perks. Bemerkenswert. Der ganze Gang mit der Klappe war beiseite geschoben, als sei die Rakete an dieser Stelle auseinandergebrochen. Perks erkannte im Abendlicht die Gangway der Halle, die Menschen, die darauf standen, die Seile, die Gitter. Er starrte Eselswiese mit halboffenem Mund an. Komm, Junge, lass dir gratulieren. Ich drücke dir im Namen aller meine Anerkennung aus. Und in meinem eigenen Namen bitte ich dich um Verzeihung. Das muss so sein. Jetzt komm mit. Du kannst dich bei mir waschen. Er ging auf den Ausgang zu. Perks folgte ihm, stakste schwer und unbeholfen. Draußen war es kühl. Ein schwacher Wind wehte. Er fiel in die Halle durch den Teil der Decke, der weggeschoben war. Beide Projektile standen an der gleichen Stelle wie zuvor. Nur ein paar dicke Kabel, die in einem Bogen über dem freien Raum hingen, führten zu ihren Spitzen. Vorher waren diese Kabel nicht da gewesen. Du kannst nun die Luft aus der Kombination lassen. Wie? Die Luft! Lass die Luft aus der Kombination! Ach so, die Luft. Perks stand auf der Plattform. An den Seilen der Barriere warteten zwei Leute in weißen Kitteln. Seine Rakete sah aus, als habe sie einen gespaltenen Schnabel. Eine merkwürdige Schwäche überkam ihn. Verwunderung, Enttäuschung, Ärger. Sie öffneten die Klappe des zweiten Projektils. Eselswiese stand auf der Gangway. Weißbekittelte Menschen unterhielten sich mit ihm. Aus dem Innern der Rakete drang ein schwaches Knacken. Ein braunes, taumelndes Bündel Mensch stürzte heraus. Der Kopf ohne Helm pendelte wie ein verschwimmender Fleck hin und her. Die Beine unter ihm knickten ein. Dieser Mensch dort, Burst, war mit dem Mond zusammengestoßen. Test von Stanislaw Lem aus dem Polnischen von Cezar Rymarowicz. Sprecher Florian Lukas, Stjepan Markowicz, Norbert Schwintek und Herbert Schäfer. Musik Konstantin Popp. Technik Tom Willen. Hörspielfassung und Regie Johannes Meyer. Produktion Schweizer Radio DRS 2008.